Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen. Walter Andreas Schwarz. Zwanzigster Teil. Das pathologisch Ungewöhnliche an Fenchurch. Wer da behauptet, kein Computer sei imstande, die Adresse von Fenchurch quasi aus dem Hut zu ermitteln, der irrt. Das Mädchen wohnt in London. Und von London soll es ja ein einschlägiges computerisiertes Adressbuch geben. Fragt sich nur, ob Fenchurch eine Adresse hat? Sie hat. Der findige Arthur Dent bedient soeben voll Sehnsucht und Ungeduld den Türklopfer zur Bleibe seiner Angebeteten. Das Haus ist ein kleiner umgebauter Stall in einer schmalen Seitengasse hinter dem ehemaligen baufälligen Agrarinstitut von Islington. Kleingewerbe hat sich hier niedergelassen. An dem Haus fielen die hohen Stalltüren auf. Es gab aber auch eine recht nobel polierte, edelholzpanelierte, ganz normale Haustür. Mit einem schwarzen Delfin als Türklopfer, der Arthur sogleich wundersam faszinierte. Das Sonderbare an der Tür war die Treppe davor, etwa 3 Meter hoch. Die Tür war also in das obere der beiden Stockwerke eingelassen, was darauf schließen lässt, dass sie früher dazu diente, das Heu für die hungrigen Pferde hineinzuhieven, zumal über der Tür ein alter Flaschenzug aus dem Mauerwerk ragte. Sie rufen vorher an. Aber Fanny, Fenchurch... Sie können nur ein paar Minuten reinkommen. Ich muss gleich weg. Ach so. Aber heute Abend. Ich bin 6 wieder da. Ja. Kommen Sie dann? 6? Komme ich 6 wieder. Entschuldigung, aber es geht nicht anders. Klar. Also 6. Okay. Bye, bye. So ein warmer Sommertag in Islington ist gar nicht so langweilig, wie mancher denkt. Dieser Stadtteil Londons hat allerlei zu bieten. Das eintönige Gewimmer der Maschinen in den Drechslereien, die antiken Möbeln so lange zusetzen, bis sie aussehen, wofür man sie hält, täuscht Langeweile vor. In Wirklichkeit ist das Leben in Islington recht bunt und vielgestaltig. Architekten und Klempner, beschäftigt mit baufälligen Häusern, Anwälte und Einbrecher, Pizzakünstler und Grundstücksmakler. Auf sie alle strahlt hier die Sommersonne zu Blüh und Gedeih des vielgestaltigen Lebens. Und sie strahlt auch auf die zahlreichen unkundigen Kunden der Antiquitätenhändler und zugleich natürlich auf so manches Unechte, was sich überzeugt als echt ausgibt. Arthur genoss diese Kurzweil nur mit gemischter Anteilnahme, denn verständlicherweise waren seine Gedanken bei Fenchurch und seine Blicke immer wieder ungeduldig auf die Uhr gerichtet, die endlich kurz vor 6 mahnte, das ersehnte Ziel wieder anzustreben. Eine Flasche Champagner unter den Arm geklemmt, gelangte er zur gleichen Zeit wie Fenchurch an das Haus. Ich find's hübsch hier. Warum sind Sie so verlegen? Setzen wir uns vielleicht? Oder sollen wir lieber spazieren gehen? In den Hyde Park? Ich ziehe mich schnell um. Dieses Kleid ist zu streng. Ich ziehe es eigentlich immer nur für meinen Cellolehrer an. Das ist ein sehr lieber alter Herr. Manchmal glaube ich allerdings, das ganze Gestreiche steigt ihm zu Kopf. Ich bin gleich wieder da. Stellen Sie die Flasche in den Kühlschrank. Die trinken wir, wenn wir zurück sind. Ja. Ein Freund, der Architekt, erzählt mir immer, was man aus dieser Wohnung alles Wunderschönes machen kann. Er kommt immer wieder und steht und staunt und redet vor sich hin von Raum und Objekten und Effekten des fantastischen Lichts. Und dann sagt er, er muss das alles aufzeichnen und verschwindet wieder für ein paar Wochen. Ja, und so blieb alles Wunderschöne ungeschehen. Wie Sie sehen. Hoffentlich ist der Sekt recht kalt, wenn wir wiederkommen. Mir ist jetzt schon recht heiß. Ach, zauberhaft. Nur ein leichtes Sommerkleid. Gefällt es Ihnen? Blau wie aus dem siebenten Himmel. Weiß wie Schönheit in Unschuld. Und Sie? Rot wie vom Regen überraschter Klatschmohn. Und unwissend wie ein richtiger Glückspilz. Glückspilz? Ich weiß, Sie sind so ein Mensch, der kein Stückchen Papier in der Hand halten kann, ohne dass es sich sogleich in den Hauptgewinn bei einer Tombola verwandelt. Oh, jetzt hast du mich in etwas ganz anderes verwandelt. Ja? Ja, in einen Raumfahrer, der vor lauter Glück dreimal durch die ganze Galaxis rast. Dreimal durch die Galaxis? Komm, lass uns gehen. Der da in Wirklichkeit durch die Galaxis rast, ist nicht Arthur Dent, vielmehr sein Freund Ford Prefect. Seit Stunden schon von heftigem Artilleriefeuer in seinen schnapsgetränkten Betrachtungen gestört. Jetzt wurde es ihm zu viel und er sprang wütend auf, um der Quelle dieses Kriegslärms nachzugehen. Verdammter Mist! Wir sollen da doch nachdenken können. Wo kommt denn dieser Schlachtenlärm her? Könnt ihr denn bitte nicht leise gehen? Ihr Computersäcke! Kontrollgang beendet! Kommandostelle in Aktion! Angriff auf Roboter-Sternenkreuzer Ausrichtung Zirzla! Schießen aus allen Strahlenkanonen! Ende! Also das ist es. Immer Krieg und Krach im All. Arthur Dent müsste man sein. Auf dem friedlichen Planeten Cricket in irgendeinem Mondlicht räumen und sei das langweiligste Zeug der Erde. Erde? Ja. Da fällt mir ein. Ist sie nun zerstört? Oder ist es nicht? Reiseführer Panel ins All sagt, sie ist es nicht. Also ist sie es nicht. Basta. Langweiliger Planet. Erde, Cricketland. Arthur Dent, der Befreier des Universums. Arthur Dent, der fliegende Mensch über Lords Cricket Ground, St. John's Wood, London. Lernt fliegen mit dem Anhalter Regel Nummer 1. Such dir einen Baum, steig rauf, soweit es geht, und lass dich zu Boden fallen. Aber daneben. Aha, das ist es. Scheißspiel. Ich verzeih. Ich will hier weg. Ich lass euch alleine weiterschießen. Ob ich nicht doch mal einen Abstecher auf der Erde mache und selbst nachsehe, ob sie nun zerstört ist oder nicht. Vielleicht ist sie es wirklich nicht. Dann hat mein Reiseführer recht. Ich fürchte, ich gehöre zu denen, die ganz ungewöhnlich plötzlich vor ungeahnten Offenbarungen stehen. Ich glaube... Es war seltsam. Unwahrscheinlich seltsam. Schon Tage vorher bekam ich immer mehr das Gefühl, als wollte etwas aus mir heraus. Als müsste ich etwa gebären oder... Nein, eher umgekehrt. Als trieb ich in etwas hinein, mehr und mehr. Oder, ich weiß nicht, es war die ganze Erde durch mich hindurch. In, ich weiß nicht. Sagt dir die Zahl 42 was? Wie, 42? Was redest du denn? Ach, ich dachte nur so. Eigentlich war es ganz einfach. Es war sogar ungewöhnlich einfach, sage ich dir, als es kam. Was denn? Siehst du, Arthur, das weiß ich eben nicht mehr. Und dieser Verlust ist unerträglich. Wenn ich versuche, mich daran zu erinnern, dann flackert und flimmert alles. Und strenge ich mich an bis zum Äußersten, dann komme ich zur Teetasse und dann ist alles weg. Wie? Das Wichtigste passiert in einem Café. Ich saß da und trank eine Tasse Tee. Das war, als ich schon die ganzen Tage vorher dieses Gefühl hatte, als triebe ich in etwas hinein. Ich glaube, ich summte leise vor mich hin. Und gegenüber vom Café war eine Baustelle, auf der gearbeitet wurde. Und ich sah dem durchs Fenster zu, über den Rand meiner Teetasse hinweg. Für mich die schönste Art, Leuten bei der Arbeit zuzusehen. Und plötzlich tauchte in meinen Gedanken diese Botschaft auf, von irgendwoher. Ganz einfach so, und alles stimmte so selbstverständlich und sinnvoll zusammen. Und ich merkte auf und dachte, oh, es ist ja eigentlich alles klar. Ich war so verblüfft, dass ich beinahe meine Teetasse fallen ließ. Ich glaube sogar, ich ließ sie fallen. Ja. Ja, ich habe sie bestimmt fallen gelassen. Kannst du dir das vorstellen? Wunderbar, ja. Bis auf das mit der Teetasse. Ja, ja. Das mit der Teetasse. Der Augenblick, in dem es mir buchstäblich so vorkam, als explodiere die Welt. Was? Ich weiß, es klingt verrückt und jeder sagt, es seien Hirngespinste, Halluzinationen. Aber wenn das Halluzinationen waren, dann habe ich Halluzinationen in 3D auf Breitleinwand mit 16 Spur Dolby Stereo und sollte mich von Leuten engagieren lassen, die sich bei Haifischfilmen langweilen. Fenchurch. Es war, als würde mir der Boden buchstäblich unter den Füßen fortgerissen. Naja. Jedenfalls stimmt in mir irgendetwas nicht. Und du musst es herausfinden. Und jetzt gehen wir nach Hause. Der Nachhauseweg vom Hyde Park bis nach Islington dauert auch mit der U-Bahn eine ganze Weile. Doch auch als sie längst wieder in Fenchurchs Wohnung saßen, hatte Arthur das pathologisch Ungewöhnliche an ihr noch nicht entdeckt. Und du hattest das Gefühl, als ob die Erde tatsächlich explodierte? Mehr als das Gefühl. Das heißt, das, was die anderen sagen, sind Halluzinationen? Ja. Es ist doch lächerlich. Die Leute meinen, wenn sie Halluzinationen sagen, erklärt das alles, was sie damit erklären können. Und was sie nicht erklären können, fällt einfach weg. Das ist doch nur ein Wort. Es erklärt überhaupt nichts. Es erklärt auch nicht, dass die Delfine verschwunden sind. Nein, nein, gar nicht. Was? Es erklärt nicht, dass die Delfine verschwunden sind. Nein, das sehe ich ein. Aber was für Delfine denn? Was für Delfine? Ja. Aber Arthur, wo um Himmels Willen warst du denn? Alle Delfine verschwanden an dem Tag, als ich die Tasse fallen ließ. So. Keine Delfine mehr da. Hm. Alle weg, verschwunden. Hm. Arthur, das hast du nicht gewusst? Und wo sind sie? Das weiß keiner. Das meint man ja mit verschwunden. Es soll jemand geben, der es weiß. Aha. Die Leute sagen, er lebt in Kalifornien und ist verrückt. Ich habe mir schon überlegt, ob ich ihn nicht mal besuche, denn er scheint mir die einzige Verbindung zu sein zu dem, was mit mir passiert ist. Mhm. Arthur? Ja? Ich möchte wirklich wissen, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich glaube, du hast auch so was Schreckliches erlebt. Und deshalb haben wir uns gefunden. Und nun hast du jemand, dem du alles erzählen kannst. Ach, mein Gott, das ist eine lange Geschichte, eine sehr lange Geschichte. Pass mal auf, ich zeig dir mal was. Hat es vielleicht mit dem Ding hier zu tun? Keine Panik, steht drauf. Gib her. Ach, gib doch. Sehr beruhigend. Explodiert also wahrscheinlich nicht. Wo hast du denn meinen Reiseführer her? Gefunden. Ich habe mir schon gedacht, dass er dir gehört. Er ist hier runtergefallen. In Russells Auto. Hier. Oh. Es war an einem Donnerstag. Fast 2000 Jahre, nachdem sie einen Mann an einen Baumstamm genagelt hatten, der sie davon überzeugen wollte, dass es geradezu himmlisch wäre, wenn sie da auf dem blaugrünen Planeten zur Abwechslung mal etwas freundlicher miteinander umgingen. An jenem Donnerstag, es mag kurz vor der Rückkehr des Retters des Universums, Arthur Dent, gewesen sein, da saß in irgendeinem kleinen Café ein Mädchen, dem plötzlich klar wurde, was da die ganze Zeit schiefgelaufen war. Endlich wusste sie, wie aus dieser Welt ein Ort voll Glück und Freude werden könnte. Sie war sicher, diesmal würde nichts schiefgehen und keiner müsste dafür an irgendetwas genagelt werden. Ich möchte wissen, wie die Botschaft lautet, die mir entfallen ist und woher sie kam. Ich glaube nämlich nicht, dass sie von hier kam. Dabei bin ich nicht einmal sicher, ob ich weiß, wo hier ist. Ach, da hilft vielleicht der Champagner, den ich herumgeschleppt habe. Moment. Gläser? Da. Ah. Aber nicht ablenken. Du musst jetzt endlich erraten, was an mir nicht stimmt. Okay. Ich leg noch eine Platte auf. Ja. So. Komm, setz dich zu mir. Du kannst gleich da anfangen, wo deine Hand liegt. Ach, vielleicht sollte sie da gar nicht liegen. Doch, doch. Und in welche Richtung sollte sich meine Hand begeben? Nach unten. Oh. In diesem besonderen Fall. Aber gern. Da wäre ich nun an deinem Knie angelangt. An deinem linken Knie. An meinem linken Knie ist gar nichts Ungewöhnliches. Das stimmt. Anatomisch. Wusstest du schon... Was denn? Ach, nichts. Ich merke, du weißt es schon. Mach weiter. Dann könnte vielleicht etwas mit deinen Füßen sein. Aber nein. Oh. So schöne Füße. Wunderschöne Füße. Ungewöhnlich schöne Füße. Es ist aber nichts Ungewöhnliches an ihnen. Nein, nein, das habe ich ja nicht gesagt. Eigentlich weiß ich gar nicht, wonach ich suchen soll. Wenn du es gefunden hast, wirst du es schon wissen. Bestimmt. Mach weiter. Oh, schwere Aufgabe. Nein, nein, nein. Da ist absolut nichts Ungewöhnliches. Du darfst nicht aufgeben. Also den rechten Fuß bitte. Bitte sehr? Oh, ein Fuß, so ungewöhnlich schön wie der andere. Aber nichts Ungewöhnliches an Ihnen, oder? Na, jedenfalls nichts, was nicht stimmt. Ach, ich bin verzweifelt. Nicht aufgeben. Heb mich mal hoch. Dein ungewöhnlich schöner Mund kann es auch nicht sein. Das merke ich bei jedem. Nun setz mich mal wieder. Na? Stimmt vielleicht mit meinen Füßen doch etwas nicht? Sieh mal genau hin. Du darfst dich ruhig hinknien. Hinknien? Oh, das wird ja anstrengend. Okay, dann leg dich doch hin. Ne? Nein! Hast du das schon entdeckt? Na? Was glaubst du wohl? Ich weiß, was an dir nicht stimmt. Etwas ungeheuer Ungewöhnliches. Na? Deine Füße berühren nicht den Boden. Und? Was meinst du? Tja, ich... Ja. Was denn? Arthur! Oh. Ja, Finchurch. Nicht weinen, nicht weinen. Vielleicht kannst du auch, was ich kann. Komm. Ja. Die Beschäftigung mit dem Gedanken, was Arthur wohl meinte mit dem fragezeichenreichen Satz, vielleicht kannst du auch, was ich kann, wird bis zu seiner Ergründung eine gewisse Zeit brauchen. So müssen wir Geduld üben. Bis zum nächsten Mal. Also, auf Wiederhören. Das war der 26. Teil von Douglas Adams' Per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz. Es sprachen Rolf Beusen, das Buch. Felix von Manteuffel, den glücklich liebenden Arthur Dent. Ingo Hülsmann, den schnapsträumenden Ford Prefect. Nina Huger, das pathologisch ungewöhnliche Mädchen. Fanny Fenchurch. Ton: Roland Seiler. Technik: Regine Schneider. Aufnahmeleitung: Milena Meitz. Musik: Frank Duval. Regie: Hartmut Kirste.